Stimmt an mit hellem Ohrenklang, stimmt an das Lied der Lieder des Vaterlandes Hochgesang, das bald allhall ist wieder. Des Vaterlandes Hochgesang, das bald allhall ist wieder. Der alten Barde im Vaterland, dem Vaterland der Treue, ihr freies, unbezwungenes Land, ihr Wein, ihr